Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um einen der grundlegendsten Begriffe der Physik überhaupt. Wir leben ja in einer Welt, die sich durch ganz bestimmte Kategorien auszeichnet. Da gibt es einmal den Raum, hier so um mich rum, klar. Spielt für einen Physiker natürlich eine große Rolle. Raum, also die Bewegung im Raum, klar. Dann gibt es die Zeit, diese merkwürdige Geschichte, wo man nicht so genau weiß, wie die sich eigentlich dimensional mit dem Raum verhält. Und dann gibt es noch zwei andere Dinge, nämlich das eine ist Information und das dritte und das vierte und das allerwichtigste vielleicht, und darum geht es heute in der Sendung, das ist der Begriff Energie. Die heutige Sendung handelt von der Frage, was ist Energie? Und Sie werden mich zutiefst hilflos sehen bei der Erklärung dieses Begriffes, denn Energie, das kann man nicht erklären. Was ist Energie? Das ist so eine Frage wie, was ist ein Tisch? Was ein Tisch ist, kann ich erklären. Ja? Vier Beine, Platte drauf, Feierabend. Was ist ein Haus? Kann ich auch erklären. Was ist Luft? Kann ich auch nur erklären. Da muss ich schon aber schon in eine Form von Modell greifen, weil da muss ich sagen, ja, da gibt es ein Gas drin, zum Beispiel Stickstoff und noch ein Gas, zum Beispiel Sauerstoff. Aber dann bin ich schon, merken Sie, bei der Erklärung von Luft muss ich schon anfangen, Theorien zu benutzen, damit klar wird, aus was sich Luft zusammensetzt, weil ich kann es nicht greifen. Ich kann es zwar greifen, aber ich kann es nicht auseinandernehmen, sei denn ich mache Experimente und so weiter und so weiter. Energie allerdings, das ist ein Begriff, der sich eigentlich erst dann richtig zeigt, wenn sich was tut. Energie ist eigentlich etwas, was über einen Vorgang, eine ganz abstrakte Größe, die über einen physikalischen Vorgang etwas aussagt. Dass nämlich Energie, ja, fast hätte mir das Wort erzeugt auf der Zunge gelegen. Stimmt aber nicht, denn Energie kann man nicht erzeugen, man kann Energie nur verwandeln, denn merken Sie es, also es wird schwierig. Energie ist, also fangen wir mal, ganz seriös. Energie ist eine abstrakte Rechengröße, die der Mensch, in dem Fall die Naturwissenschaftler, eingeführt haben, um gewisse Veränderungen von Systemen zu beschreiben. Wissen Sie auch nicht mehr, nicht? Also die Frage, was ist Energie, ist eine Frage, die zum Beispiel ein Philosoph an einen Naturwissenschaftler stellen würde und dann wäre das Gespräch zu Ende. Weil der Naturwissenschaftler jetzt versuchen wird, genau das, was ich auch tue, an vielen Beispielen zu erklären, was eigentlich Energie ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. Zum Beispiel das Beispiel eines Schlittenfahrers. Ja, im Winter, der Schlittenfahrer sieht einen Hügel vor sich und möchte von diesem Hügel mit dem Schlitten herunterfahren. Was muss der Schlittenfahrer machen? Er kann nicht stehen bleiben, weil der Hügel kommt nicht zu ihm. Ja, kann er vergessen. Er muss also sich bewegen. Was muss er machen? Er muss da hoch. Er muss auf den Hügel oben drauf. Und dazu muss er Energie aufwenden, um da oben hinzukommen. Ja, er muss also mechanische Energie aufwenden. Wo kriegt er die Energie her? Er muss vorher Essen aufgenommen haben und dieses Essen hat ihm die Kraft gegeben, also die Energie gegeben, damit er diese Schritte auf den Hügel tun kann. Woher hat das Essen die Energie, die sich in dem Schlittenfahrer jetzt nun befindet? Nun, das Essen, zum Beispiel ein Salat oder Fleisch oder was auch immer, das hat zum Beispiel, ein Rindvieh hat was gegessen. Wo haben die diese Pflanzen die Energie her? Oh, wir sind bei der Sonne. Also im finalen Zustand kommt die Energie, die wir hier umwandeln, immer von der Sonne. Tja, woher kriegt die Sonne ihre Energie? Durch Kernfusion. Nein, ich will jetzt nicht ablenken. Nein, also wir sind bei dem Schlittenfahrer. Der Schlittenfahrer ist jetzt also oben auf dem Hügel. Und dort auf dem Hügel hat er eine Energie der Lage. Die sogenannte potenzielle Energie. Wenn er nun den Hügel runterfährt, dann setzt sich die Energie der Lage in Bewegungsenergie um. Da wird er nämlich immer schneller. Wie lange wird das anhalten? Nun so lange, bis der Schlitten aufgrund des Gewichtes des Schlittens und des Schlittenfahrers durch Reibung am Boden wieder abgebremst ist. Dann ist die gesamte Energie, die der Schlittenfahrer vorher in sich und seinen Schlitten gesteckt hat, um da oben von dem Hügel runterzufahren, ja, wo ist denn hingegangen? In Wärme. In Reibungsenergie, und Reibungsenergie wird sich in Wärme niederschlagen. Das heißt, also wenn wir mal von dem Salat, mit dem Salat und dem Schnitzel anfangen, was er am Anfang gegessen hat, dann steckt diese Energie zumindest teilweise am Ende in Wärme. Das alles. Also offenbar gibt es ganz verschiedene Arten von Energie. Es gibt also die Bewegungsenergie, die sogenannte kinetische Energie, die Energie der Lage. Die Energie der Lage kann in kinetische Energie umgewandelt werden oder durch Bewegung kann aus der Bewegungsenergie eine potenzielle Energie werden. Aber final scheint alles in Wärme sich zu verwandeln. Oh, oh. Dann haben wir noch elektrische Energie, ist klar, ne? Elektrische Energie ist die relative Bewegung, die kommt dadurch zustande, dass sich die negativen Ladungsträger, in die Elektronen zum Beispiel, relativ zu den positiven Ladungsträgern, den Atomkernen, bewegen. Dadurch wird offenbar eine, in gewisser Weise, eine Situation erzeugt, wie bei diesem Schlittenfahrer, der auf dem Hügel ist. Ja? Denn nämlich dadurch, dass sich diese Elektronen relativ zu den Atomkernen bewegen, wird also eine Energie gespeichert in dem System. Und wenn ich also dann mit meinem Stecker an die Steckdose gehe, dann zapfe ich diese elektrische Energie an und verwende sie, um irgendwas zu machen. Zum Beispiel, naja, um Wasser heiß zu machen. Dann hätte ich also elektrische Energie genommen, um Wassermoleküle so aufzuheizen, dass mir hinterher mein Kaffee schmeckt. Und trotzdem, woher kommt die elektrische Energie? Nun, die elektrische Energie kommt zum Beispiel dadurch zustande, dass Wasser, merken Sie, wie es unglaublich das ineinander verzahnt ist, dass Wasser zum Beispiel von einem Berg runtergefallen ist, ja, dadurch Turbinen angetrieben hat. Diese Turbinen haben einen Generator angetrieben. Dieser Generator hat Wechselstrom erzeugt und diese Wechselstrampspannung kann ich dann wunderbar aus der Steckdose. Aber offenbar ist es ein Riesenunterschied zwischen der Energie, die da aus der Steckdose kommt, und der Energie, die ich nachher in dem Wasser drin habe, was ich aufgeheizt habe. Denn die Energie im Wasser ist ja völlig ungeordnet, ist nur Wärme, völlig ungeordnet. Aber die Energie, die ich aus der Steckdose hole, die ist sehr wohl geordnet, die kann ich dazu verwenden, zum Beispiel Maschinen anzutreiben. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal einen Computer. Ist ja auch eine feine Sache. Ne? Computer brauchen ja Energie, klar. Auch zur Steckdose zum Beispiel. Ne? Jetzt könnte ich die gleiche Menge an Energie, könnte ich einem Computer auch zuführen, wenn ich ihn in eine große Mikrowelle hineinschiebe. Nur wird er dann nicht mehr funktionieren, der Computer. Obwohl er die gleiche Energiemenge bekommen hat, wie sie da aus der Steckdose drin, ist der Computer außerordentlich unerfreut darüber, wenn man ihn aufheizt, dann wird nämlich nichts passieren. Also schon gar nicht die elektrischen Leistungen, die er erbringen kann aufgrund seiner Verdrahtungen, die kann er nur bringen, wenn er die richtige Form von Energie bekommt. Wir auch. Stellen Sie doch mal jemanden in die Wüste. Na? Da kriegt er ja ordentlich Energie ab. Ja, richtig viel. Ja, wenn er zu viel Energie abkriegt, ist Feierabend. Ne? Dann wird nichts passieren. Gibt man ihm aber die entsprechende Menge an Energie in Form von chemischer Energie, nämlich mit Nahrung und mit Flüssigkeit natürlich, dann wird er überleben. Das heißt also, Energie kommt in völlig unterschiedlichen Formen vor. Und die allerniedrigste Form von Energie, Wärme. Die allerspeziellste Form von Energie, ja, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt nämlich davon ab, in welchem Temperaturbereich man sich befindet. Bei sehr hohen Temperaturen ist alles egal. Dann hat man praktisch, ist man in einem riesengroßen Wärmebad, dann ist es völlig wurscht, was für eine Energieform man hat, dann ist man eigentlich überhaupt nicht mehr vorhanden. Ne? Bei Temperaturen von Hunderttausenden von Grad, da ist alles warm, ist alles wurscht. Ne? Aber bei Temperaturen wie zum Beispiel in unserer, ne, wir haben so 300 Kelvin oder sowas, angenehme 30 Grad Celsius oder so, ein paar 20 Grad, ganz angenehm, da können wir zwischen den verschiedenen Energieformen sehr wohl unterscheiden. Und für uns heutzutage ist es natürlich auf der einen Seite ganz wichtig, wir haben ja die Problematik der Energiekrise, wir verbrauchen ja sehr viel Energie. Wo kriegen wir Energie in Zukunft her? Ja, das ist eine Sache, die ich jetzt nicht behandeln, aber ist nur mal so am Rande bemerkt. Denn wir wollen besondere Energie haben. Wir wollen Energie auf einem außerordentlich hohen Niveau haben, die sehr gut zu verwenden ist für alles Mögliche. Wir wollen nicht nur Hitze haben, sondern wir wollen Energie in einer ganz besonderen Form haben. Eine Möglichkeit zum Beispiel wäre, die Sonnenenergie mit Hilfe von Empfängern, also von Detektoren, in elektrische Energie zu verwandeln. Wir können das gut tun, ja, denn der Energieerhaltungssatz, von dem ich die ganze Zeit rede, merken Sie, denn Energie geht nicht verloren, der Energieerhaltungssatz gilt im gesamten Universum. Wir haben keinen einzigen Verstoß bis heute da und die Energie wird nicht erzeugt, sondern nur verwandelt. Die Energie, die von der Sonne zu uns kommt, die also dann in großen Solardetektoren zum Beispiel aufgenommen wird, um in elektrische Energie verwandelt zu werden, die kommt letztlich aus den Atomkernen, die in der Sonne verschmolzen werden, Wasserstoff verschmilzt zu Helium und dabei wird Energie frei. Und diese völlig ungeordnete Energie, die von der Sonne kommt, das ist aber so viel, dass wir uns daraus nur einen winzigen Anteil nehmen können und ihn ganz besonders spezifizieren können, ihn also ganz besonders hoch anreichern können, sozusagen. Wir können unsere Energieformen, die uns der Kosmos anbietet, in diesem Fall die Solarenergie, außerordentlich genau dazu verwenden, sie in ganz bestimmte Kanäle zu versenden. Für uns Menschen ist es vor allen Dingen die Umwandlung in elektrische Energie, die von entscheidender Bedeutung ist. Der Energieerhaltungssatz in der Physik, dass nämlich Energie in einem System eine Invariante ist, sich also nicht verändert, weder mehr noch weniger wird, sondern immer nur von einer Art der Energie in eine andere umgewandelt werden kann, das ist eines der zentralen Themen der Physik. Ja, dieses Thema ist so wichtig für uns, dass wir sogar, wenn wir Experimente machen und wir sehen, dass uns irgendwo Energie fehlt, wir mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes ausrechnen können, wo die Energie hingegangen sein kann. Sie sagt uns etwas darüber aus, was ist die Gesamtenergie des Systems, und die geht nicht verloren. Das ist für uns sozusagen das Zentrale, ein ganz zentraler Punkt für die Physiker. Worüber rede ich die ganze Zeit? Ich rede hier von einem Grund, von einer Grundtatsache des Lebens oder von unserem Leben auch vor allen Dingen, dass nämlich Energie etwas ist, was die Dinge in Bewegung hält. Ohne Energie passiert gar nichts. Ja? Und vor allen Dingen nicht ohne Energieunterschiede. Wir müssen immer Unterschiede erzeugen, damit sich etwas bewegt. In einem System, in dem die Energie völlig gleichmäßig verteilt ist, passiert nichts mehr. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen Behälter hier mit einer Temperatur T1 und hier haben wir einen Behälter mit der Temperatur T2. Der eine sei heißer als der andere. Wenn ich die in Kontakt bringe, zum Beispiel zwei Gase, was wird passieren? Die werden sich durchmischen und irgendwann wird die Temperatur von beiden gleich sein. Und wenn die Temperatur von beiden ausgeglichen ist, dann ist finito, Feierabend, nicht? Ich kann jetzt aber zum Beispiel eine Seite ständig erwärmen und die andere Seite ständig abkühlen, von außen. Und schon tut sich was. Ja? Dann wird nicht die Temperatur von der einen Seite zur anderen Seite transportiert. Ich habe ein energetisches Fließgleichgewicht unter Umständen. Ich messe zwar immer die gleiche Temperatur in der Mitte, aber die kommt nur dadurch zustande, dass hier Energie eingeführt wird und da wird sie abgeführt. Also, das Beispiel von den beiden Kästen am Anfang, das ist ein sogenanntes geschlossenes System. Wenn dieses geschlossene System mal sein Gleichgewicht erreicht hat, ist finito, Feierabend. Jedes physikalische System, wenn es geschlossen ist, wird sich in so ein Gleichgewicht hineinbewegen. Und der Grund sämtlicher physikalischer Prozesse überhaupt, aller, ist ein Energieunterschied. Wenn es keinen Energieunterschied gibt, dann passiert auch nichts. Das andere, die andere Vorstellung, dass von außen Energie reinkommt oder sogar Energie abgeführt wird, das ist ein Beispiel für ein offenes System. Ja? Ein System, das offen ist für Energieaufnahme und Energieabgabe. Lebewesen, die ja scheinbar so gegen die Naturgesetze der Physik verstoßen, weil sie ja offenbar viel zu ordentlich sind und überhaupt nicht sich aufheizen und auflösen. Ja? Lebewesen sind für eine gewisse Zeit die Charakterisierungsform von Materie für in einem offenen energetischen System. Wir sind sehr, sehr weit weg von einem Gleichgewicht, zum Beispiel vom Gleichgewicht des Universums. Da draußen ist es wahnsinnig kalt, 2,73 Kelvin, das sind minus 271 Grad Celsius. Da draußen ist es wahnsinnig dünn, das ist ein Teilchen pro Kubikmeter. Ja? Wir haben viele 10 hoch 20 Teilchen pro Kubikmeter. Also viele 10 hoch, ja, was haben wir denn? Kurz überlegen, 10 hoch 27, 10 hoch 28 Teilchen pro Kubikmeter. Wir sind also sehr viel dichter als das Universum. Ja? Viel, viel dichter. Also mit anderen Worten, wir sind nicht im Gleichgewicht. Das merken wir auch. Wir leben nämlich. Ein System, das im Gleichgewicht ist, ist tot. Also, was ist das Besondere an Leben für einen Physiker? Dass es sich um ein Nicht-Gleichgewichtssystem handelt, durch das Energie fließt. Wir Lebewesen transformieren Energie zum Beispiel in unsere Moleküle, den Ablauf in unseren Zellen und letztlich sogar in unsere Gedanken. Wie das genau passiert, ist bis heute noch nicht völlig klar. Aber letztlich landen wir bei einem außerordentlich interessanten Bild, dass wir nämlich als energetische Lebewesen und damit als Energiewesen ja, direkt mit dem Kosmos verbunden sind darüber, dass wir davon abhängig sind, dass in einer Entfernung von 150 Millionen Kilometer ein Stern die Energie zu uns schickt und auf unserem Planeten die Energie erzeugt, verteilt, verwandelt und, wie ich finde, ganz wunderbar verwendet wird. Tja, so viel zum Thema Energie. Übrigens, zum Stichwort Leben fällt mir noch ein ganz wunderbarer Satz von Oscar Wilde ein. Das Leben ist eine so ernste Sache, dass man sich nicht ernsthaft darüber unterhalten kann.